Weil wir so leben, wir wollen, sind wir frei. Weil wir nicht denken, was wir sollen, sind wir frei. Weil wir nicht glauben, was sie sagen, sind wir frei. Wir lassen uns nicht verjagen. Weil wir so leben, wir wollen, sind wir frei. Weil wir